Dialoge, Seite 204. Es würde mir genügen, den Heiligen Stuhl mit dem Finger auf den moralischen Zustand meines Volkes hinzuweisen, das unter dem Joche der Kirche stöhnt, es brechen will und fähig ist, sich von der katholischen Einheit loszulösen und sich dem Schisma der griechischen oder protestantischen Kirche in die Arme zu werfen. Montesquieu: Eine Drohung statt einer Tat,